Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Krankheit ist, so fügt sie ihrem Greuel noch weiteren Greuel hinzu, und sie sterben als Ungläubige.